Abschnitt 14 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel. In trübselige Selbstbetrachtung versunken, schlich Tom durch den Heckenweg an Querkopf Wilsons Haus vorbei und weiter, zwischen Zäunen und unbebautem Land bis zum Gespensterhaus. Dort kehrte er unter vielen Seufzern und mit kummerschwerem Gemüt wieder um. Er sehnte sich nach fröhlicher Gesellschaft. Sollte er zu Rowena gehen? Das Herz hüpfte ihm im Leibe bei dem Gedanken, aber gleich darauf verging ihm die Lust, denn er fürchtete, den verhassten Zwillingen zu begegnen. Als er sich jetzt der bewohnten Seite von Wilsons Haus näherte, bemerkte er, dass drinnen im Zimmer Licht brannte. Das war doch ein Hoffnungsstrahl. Andere Leute ließen es ihn bisweilen fühlen, dass er nicht willkommen sei, aber Wilson behandelte ihn immer rücksichtsvoll. Bei einem höflich verbindlichen Empfang ist man wenigstens vor Kränkung sicher, selbst wenn die Begrüßung nicht gerade herzlich klingt. Gleich darauf vernahm Wilson Fußtritte vor seiner Schwelle und ein starkes Räuspern. »Das wird wohl der unbesonnene junge Thor sein«, dachte er. »Der arme Kerl, er findet heute gewiss wenig Ansprache, nachdem er die Dummheit begangen hat, einen Fall täglicher Beleidigung vor Gericht zu bringen.« Es ward schüchtern angeklopft. »Herein!« Tom trat ins Zimmer und sank, ohne ein Wort zu sagen, auf den nächsten Stuhl. »Du siehst ja ganz verzweifelt aus, mein Junge«, redete ihn Wilson freundlich an. »Nimm dies nicht so zu Herzen. Versuche, den Fußtritt zu vergessen.« »Oh jemine, das ist es nicht, David«, rief Tom in kläglichem Ton, »sondern ganz etwas anderes. Viel tausendmal schlimmer, ja millionenmal schlimmer als das. Du kannst mir's glauben.« »Nicht möglich, Tom. Hat etwa Rowena mir den Laufpass gegeben? Nein, aber der Alte ist wütend.« »Aha«, dachte Wilson, dem das geheimnisvolle Mädchen im Schlafzimmer wieder einfiel. »Man wird wohl bei Driscolls hinter seine Schliche gekommen sein.« Dann fuhr er laut mit ernster Miene fort. »Ich gestehe, dass es Ausschweifungen gibt.« »Ach was, von Ausschweifungen ist keine Rede. Er verlangte, dass ich mich mit dem verdammten Italiener schlagen sollte, und ich weigerte mich.« »Natürlich muss er die Sache so ansehen«, sagte Wilson bedächtig. »Ich verstehe nur nicht, warum er nicht gleich gestern Abend für das Nötige gesorgt hat und wie er zugeben konnte, dass du einen solchen Fall vor Gericht brachtest, gleichviel ob vor oder nach dem Duell. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Wie ist es nur zugegangen?« »Ganz einfach. Er hat keine Silbe davon gewusst. Als ich gestern Abend nach Hause kam, schlief er schon.« »Und du hast ihn nicht aufgeweckt? Wie unrecht war das?« »Also, selbst hier fand Tom nur schlechten Trost.« Er rückte unruhig auf dem Stuhl hin und her. »Ich konnte es nicht über mich bringen, es ihm zu sagen. Er ging bei Tagesanbruch mit Pembroke Howard auf den Fischfang, und ich dachte, man würde die Zwillinge ins Loch stecken. Dass sie für solch Niederträchtigkeit mit einer lumpigen Geldstrafe fortkämen, hätte ich mir nicht träumen lassen. Warf man sie aber ins Stadtgefängnis, so waren sie entehrt, und ein Duell mit solchen Leuten würde Onkel weder von mir gefordert noch überhaupt gestattet haben.« »Wahrhaftig, Tom, ich muss mich in deiner Seele schämen. Wie hast du nur so gegen deinen guten alten Onkel handeln können? Da meine ich's doch weit besser mit ihm als du. Wäre ich über alle Umstände unterrichtet gewesen, so würde ich dafür gesorgt haben, dass die Sache nicht vor Gericht kam, bis ich sie ihm gemeldet hatte, damit er standesgemäß verfahren konnte.« »Ist das dein Ernst?« rief Tom mit lebhafter Überraschung. »Und es war doch dein erster Rechtsfall, auch weißt du sehr wohl, dass Onkel überhaupt nicht vor Gericht gegangen wäre. Dann hättest du noch lange auf einen Prozess warten können. Und trotzdem hättest du das wirklich getan?« »Ganz gewiss.« Tom sah ihn eine Weile an, dann schüttelte er mitleidig den Kopf. »Meiner treu, du wärst es imstande gewesen. Querkopf Wilson, ich glaube wahrhaftig, du bist der törichtste Mensch, der mir je vorgekommen ist.« »Sehr verbunden.« »Keine Ursache.« »Also, dein Onkel hat verlangt, du sollst dich mit dem Italiener schlagen, und du willst nicht. Du entarteter Sprössling eines ehrenwerten Stammes, schämst du dich denn gar nicht?« »Oh, das ist mir alles ganz einerlei, nun das Testament zerrissen ist.« »Sage mir die Wahrheit, Tom. Hat Herr Driscoll sonst keinen Grund zur Unzufriedenheit mit dir, als dass du aufs Gericht gegangen bist und dich nicht schlagen willst?« Bei dieser Frage beobachtete Wilson den jungen Menschen genau, aber Tom verzog keine Miene und entgegnete gelassen. »Nein, er hat keine andere Klage gegen mich, sonst wäre er gestern damit herausgerückt, denn er war in nichtswürdiger Laune. Er hatte die beiden Hansnarren in der Stadt herumkutschiert, um ihnen alle Sehenswürdigkeiten zu zeigen, und als er nach Hause kam, konnte er seines Vaters alte silberne Uhr nicht finden, die immer nachgeht und auf die er so große Stücke hält. Er hatte sie zuletzt vor 3 oder 4 Tagen in der Hand gehabt und wusste nicht, wo sie hingeraten sein könne. Als ich dazu kam, war er schon in großer Aufregung und wurde ganz wütend über meine Äußerung, dass sie wahrscheinlich nicht verlegt, sondern gestohlen wäre. Er nannte mich einen Dummkopf, was mir ein Beweis war, dass er selbst schon an die Möglichkeit gedacht hatte, aber es sich nicht eingestehen wollte, weil bei verlorenen Sachen eher eine Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich wiederfinden als bei gestohlenen. Wilson pfiff vor sich hin. Da kommt also noch einer auf die Liste. Noch einer? Was für einer? Noch ein Diebstahl. Ein Diebstahl? Jawohl, die Uhr ist nicht verloren, sie ist gestohlen. In der Stadt ist wieder ein förmlicher Raubzug gehalten worden, ganz auf dieselbe geheimnisvolle Art wie früher schon einmal. Unmöglich, es steht felsenfest. Hast du selbst gar nichts vermisst? Nein, das heißt, ich konnte meinen silbernen Bleistifthalter nicht finden, den ich von Tante Pratt zum letzten Geburtstag geschenkt bekam. Der ist gewiss gestohlen, du sollst es sehen. Bewahre! Als mein Onkel so böse wurde, weil ich sagte, die Uhr wäre gestohlen, ging ich in mein Zimmer hinauf und sah nach meinen Sachen. Da fehlte mir der Bleistifthalter, aber ich hatte ihn nur verlegt und fand ihn wieder. Und sonst vermissest du wirklich nichts? Wenigstens nichts von Belang. Ein einfacher Goldring, der etwa $3 wert ist, war mir verschwunden, aber er wird gewiss bald zum Vorschein kommen, wenn ich noch einmal nachsehe. Ich bin überzeugt, dass du ihn nicht wiederfindest. Der Dieb hat ihn gestohlen. Herein! Der Friedensrichter Robinson, Buckstone und Jim Blake, der städtische Polizeibeamte, traten ins Zimmer. Nachdem sie Platz genommen hatten, drehte sich die Unterhaltung eine Zeit lang zweck- und ziellos um das Wetter und Ähnliches, bis Wilson sagte: »Denken Sie sich, die Liste der Diebstähle, die in unserer Stadt begangen worden sind, hat sich abermals um 2 vermehrt. Herrn Driscos alte silberne Uhr ist verschwunden, und Tom sagt mir eben, dass er einen goldenen Ring vermisst.« »Es ist eine abscheuliche Geschichte«, meinte Robinson, »die mit jedem Tage schlimmer wird. Bei den Hankses, den Dobsons, den Pellygrews, den Ortons, den Grangers, den Hales, den Füllers, den Holcombs, kurz, bei sämtlichen Leuten, die in Patsy Coopers Nachbarschaft wohnen, ist allerlei entwendet worden. Teelöffel, Schmuckgegenstände und sonstige Wertsachen, die sich leicht mitnehmen lassen. Es liegt auf der Hand, dass der Dieb die Gelegenheit benutzt hat, um die unbewachten Häuser zu plündern, als alle Welt bei dem Empfang war und die Neger am Zaun herumlungerten, weil sie auch etwas zu sehen bekommen wollten. Patsy ist ganz trostlos darüber, um der Nachbarn willen und besonders auch wegen ihrer fremden Mieter. Vor Kummer über den Schaden der anderen findet sie kaum Zeit, ihre eigenen Verluste zu beklagen. »Wir haben es ohne Zweifel doch immer mit dem alten Dieb von neulich zu tun«, sagte Wilson. »Konstabler Blake ist anderer Meinung.« »Und ich habe recht«, sagte Blake. »Bei den früheren Malen war es ein Mann, das weiß die Polizei aus sicheren Anzeichen, obgleich sie seiner nicht habhaft geworden ist. Aber diesmal ist es eine Frau.« Wilson musste sogleich wieder an das geheimnisvolle Mädchen denken, das ihm fortwährend im Sinne lag, es war jedoch von einer anderen Person die Rede. »Jawohl«, fuhr Blake fort, »eine alte Frau mit krummen Rücken und einem Deckelkorb am Arm. Sie ist ganz schwarz gekleidet und hat einen dichten Schleier vorgebunden. Gestern sah ich sie in das Fährboot steigen, sie wird wohl in Illinois zu Hause sein. Mag sie aber wohnen, wo sie will, ich werde sie schon ausfindig machen, davor ist mir nicht bange.« »Wie kommen Sie denn darauf, sie für die Diebin zu halten?« »Nun, erstens habe ich sonst niemanden im Verdacht, und zweitens hat mir ein Karrenmann, ein Neger, der gerade des Weges fuhr, gesagt, er hätte sie in verschiedene Häuser hineingehen sehen, und in jedem von diesen Häusern war gestohlen worden.« Gegen diese schlagenden Beweise fand niemand etwas einzuwenden. Alle schwiegen eine Weile nachdenklich, dann sagte Wilson: »Ein Gutes ist doch dabei, den kostbaren indischen Dolch des Grafen Luigi kann die Diebin weder verkaufen noch versetzen.« »Du meine Güte«, rief Tom, »ist der auch gestohlen?« »Jawohl, das nenne ich einen guten Fang. Aber weshalb kann sie das besser weder verkaufen noch versetzen?« »Weil die Zwillinge ihren Verlust überall den Pfandleihen und der Polizei angezeigt haben. Als sie gestern Abend von der Versammlung der Freiheitssöhne zurückkamen, waren inzwischen eine Menge Diebereien ruchbar geworden und Tante Patsy war außer sich vor Sorge, es möchte ihnen auch etwas abhanden gekommen sein. Sie entdeckten auch gleich, dass das Dolchmesser verschwunden war. Der Fang war wohl gut, aber der alten Frau kann er wenig nützen, weil man sie ohne Frage festnehmen wird.« »Ist denn eine Belohnung ausgesetzt worden?«, fragte Buckstone. »Ja, $500 für Rückgabe des Messers und außerdem noch 500 für Einbringung des Diebes.« »Was für eine dumme Idee«, rief der Konstabler. »Der Dieb wird sich wohl hüten, jemand mit dem Dolch zu schicken oder ihn selbst zurückzubringen, um sich erwischen zu lassen. Und welcher Pfandleiher würde sich wohl nicht die Gelegenheit zunutze machen?« Niemand beobachtete Tom in diesem Augenblick, sonst hätte die aschgraue Farbe seines Gesichts jedem auffallen müssen. »Ich bin verloren«, dachte er verzweiflungsvoll. »Wie soll ich meine Schulden bezahlen? Für meine übrige Beute bekomme ich kaum die Hälfte der Summe. Ich weiß weder aus noch ein. Ich bin rettungslos zugrunde gerichtet, und zwar auf immer. Was fange ich nur an?« Urteilen Sie nur nicht zu schnell, sagte Wilson zu Blake. Ich habe selbst gestern um Mitternacht einen Plan für die Zwillinge ersonnen. Um 2 Uhr morgens war er fix und fertig. Die Eigentümer werden ihr Dolchmesser zurückbekommen. Und dann sollen Sie, Herr Blake, auch erfahren, wie wir es bewerkstelligt haben. Diese Äußerung erregte große Neugier. Spannen Sie uns doch nicht so auf die Folter, Wilson, sagte Buckstone. Ich gestehe, es wäre mir sehr lieb, wenn Sie uns im Vertrauen mitteilen wollten. Das würde ich gern tun, hätte ich nicht mit den Zwillingen verabredet, dass wir den Plan geheim halten wollen. Aber verlassen Sie sich darauf, es wird nicht 3 Tage dauern, bis sich jemand um die Belohnung bewirbt. Dann sollen Sie sowohl den Dieb als das Messer zu sehen bekommen. Dem Konstabler ging die Sache sehr im Kopfe herum. Wir wollen's hoffen, sagte er enttäuscht. Möglich wäre es ja am Ende, aber wie Sie es anstellen wollen, weiß ich wirklich nicht. Das geht über mein Verständnis. Etwas weiteres schien nun niemand mehr über den Gegenstand sagen zu wollen. Das Gesprächsthema war erschöpft. Nachdem alle eine Weile geschwiegen hatten, kündigte der Friedensrichter dem erstaunten Wilson an, dass er sowohl wie Buckstone und der Konstabler Bevollmächtigte der Demokratischen Partei seien und gekommen wären, um ihn zu bitten, bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl als Kandidat aufzutreten. Noch nie zuvor war Wilson überhaupt von irgendwelcher Partei einer Aufmerksamkeit gewürdigt worden, so betrachtete er denn den gegenwärtigen Antrag als einen Schritt vorwärts, als eine Anerkennung seines ersten öffentlichen Auftretens und war hocherfreut, dass er sich endlich an den städtischen Arbeiten und Angelegenheiten beteiligen sollte. Er nahm die Kandidatur mit Dank an, die Abgesandten entfernten sich wieder und Tom Driscoll folgte ihnen. Ende von Abschnitt 14.